Und das hat mich so beeindruckt, da habe ich gedacht, ach, das ist wahrscheinlich das Geheimnis, wie man elektronischer Komponist sein kann. Und das habe ich dann, als ich 28 war. Und meine Mutter sagte so, jetzt gehst du mal los und sieh mal zu, wie du mit deiner elektronischen Musik Geld verdienst. Da kam ich sofort auf die Idee, na klar, reiche Frau heiraten, na, jetzt aber schnell. Und dann dachte ich, wo gibt's die? So, wo suchst du die? Und dann dachte ich, am Genfer See. Da schicken die Staatsleute ihre Töchter hin und die Großindustriellen und Könige und so. Und deswegen bin ich da vorstellig geworden. Und da bin ich dann auch Lehrer geworden. Aber die reiche Frau habe ich mir dann abgeschminkt, weil plötzlich war ich ja hochbezahlter Mann. Ich habe ja plötzlich, wenn man so will, 1500 oder wie viel Mark verdient im Monat, so viel Geld habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, was brauchst du eigentlich, eine reiche Frau? Du hast doch Geld. Die Shows waren fantastisch. Obwohl Malcolm Mooney, ihr Sänger, immer Gefahr lief, völlig auszuflippen, zusammenzubrechen oder aufs Publikum loszugehen. Hier aber jetzt das Balafonorchester von Weilerswist, wie ich es nennen würde. Es ist dies eines, wenn nicht das erste Beispiel für Musik der Ken-internen sogenannten ethnischen Fälschungsserie, von Holger Schukay auch als ethnologische Fälschungsserie bezeichnet.